Heute entführen wir Sie mit der Komödie Kirschen für Rom von Hans Hömberg in die Welt lukullischer Genüsse. 1940 hatte dieses amüsante Stück über den römischen Feldherrn und Mäzen Lucius Licinius Lucullus seine Uraufführung in Berlin. Sowohl die Hauptrolle des Lucull als auch die Regie übernahm damals Gustav Gründgens und er machte die Komödie zum Publikumsmagneten. Mitten im Krieg feierte ein Stück Erfolge, das die Befehlsgewalten der Generäle nicht allzu ernst nimmt und in dem ein gutes Essen einer guten Schlacht vorgezogen wird. Selbst Hermann Göring soll sich köstlich amüsiert haben. Erst bei der nächsten Komödie, in der Hans Hömberg dem Philosophen Sokrates staatskritische Worte in den Mund legte, merkten die nationalsozialistischen Zensoren, wo der Berliner Autor politisch eigentlich stand. Sein Stück wurde umgehend verboten und Hans Hömberg zog sich in das Exil der Tiroler Berge zurück, wo er bis zu seinem Tod 1982 lebte. Nach dem Krieg waren die Kirschen für Rom wieder an den deutschen Bühnen zu sehen. Gustav Gründgens inszenierte das Stück 1954 am Düsseldorfer Schauspielhaus und gab zum 70. Geburtstag des Bundespräsidenten Theodor Heuss ein Exklusivgastspiel in Bad Godesberg. Auch in unserer Hörspielinszenierung können Sie gleich Gustav Gründgens an der Seite von Agnes Fink hören. Für den Fall, dass Ihnen während der Sendung das Wasser im Munde zusammenläuft und Sie Appetit bekommen, im Anschluss an das Hörspiel wird Ihnen Jeanette Riller einen Schlemmer des antiken Rom vorstellen und Sie mit ihrer Sendung Schweineäuter und Flamingozunge in die Kochkünste und Küchengeheimnisse des Apicius einweihen. Kirschen für Rom. Das ist eine ironische und freche, aber geistreiche Komödie nach Hans Hömberg. Heinz Huber hat dieses heiter-ernste Spiel für den Rundfunk bearbeitet. Und in diesem Spiel ist zuerst und vor allem Lucull, ein General, ein Feinschmecker und etwas mehr. Eben Lucull, mit der Stimme von Gustav Gründgens. Sehen Sie mich an. Meine Leidenschaft ist der gute Geschmack, die Kochkunst, die Kultur. Neben Lucull steht Fotis, schön und süß und klug. Eben Fotis, mit der Stimme von Agnes Fink. In der Liebe kommt es auf den Wert an, auf den Einsatz, auf die Zuversicht. Aber da ist auch noch Marius, jung und stürmisch. Eben Marius, mit der Stimme von Hans Quest. Die alte Leiern, das Alter ist vollkommen und die Jugend soll bedingungslos verschlucken, was das Alter predigt. Und Pompeius ist da, mit der Stimme von Kurt Haas. Bin von Hause aus sehr streng erzogen, alte Soldatenfamilie. Esse immer nur Reste. Essen ist unnötig. Der Koch Hans Mahnke aber sagt: Ich wünschte, die Kunst, Schnepfen zu frikassieren, wäre weiter verbreitet als die Kunst, Menschen zu frikassieren. Und dann sind da noch die Stimmen von Ursula Ludwig, Michael Konstantinow, Jost-Jürgen Sietow und anderen. Und da ist die Musik von Rolf Unkel. Sie alle, geführt von der Regie von Claire Schimmel, vereinen sich nun, um die Kirschen nach Rom zu bringen. Rom aber ist überall, auch hier und heute. Legionen Roms marschieren wieder. Und uns brennt das Gemüse an, weil du durchs Fenster gabst, statt es mit Wasser abzulöschen. Los an den Herd mit dir. In einer halben Stunde wünscht Lucull zu speisen. Er hält als General auf Pünktlichkeit. Am Herde stehen, während Roms Kohorten gegen Persien marschieren, um Ruhm und Ehre an ihren Waffenrock zu stecken. Stecke du deine Nase in die Töpfe. Und wenn du groß bist, wirst du wissen, dass du Weisheit eingeatmet hast. Und derweil du im Kriege außer Ehre auch noch Straßenstaub und den Geruch von Pferdeleichen atmen kannst, bescheide dich, Papinius. Bei Frikassee und Artischocken? Nichts gegen Frikassee und Artischocken. Ich wünschte, die Kunst, Schnepfen zu frikassieren, wäre weiter verbreitet als die Kunst, Menschen zu frikassieren. Und die Kenntnis der genauen Kochzeit sizilischer Artischocken dünkt mir ehrenvoller als die Kenntnis der genauen Flugzeit eines Römerspeers. Gib Salz an unsere Kapernsoße, doch nicht so viel. Lucull ist anspruchsvoll. Denn er versteht etwas vom Kochen. Fast so viel wie ich. Die Kapernsoße sollte mild sein wie ein Sonnenuntergang vor Ostia. Und der Falerner muss die kühle Wärme einer regenfeuchten Julinacht enthalten. Sie sprechen lyrisch wie ein schlechter Dichter. Nur sei nicht so frech, du Spargel. Doch hast du wohl im Grunde recht. Man sagt ja gern, der Koch sei gleich dem Dichter und heiter sei die Kunst. So süß und bitter wie die Speisen. Und wie die Speisen fad und ungesalzen, wenn unsere Dichter hinterm Herde schlafen. Da kommt sie. Wer kommt? Na, wer wohl? Seit vorgestern doch immer nur die eine. Jupiter zum Großfräulein Fotis. Sie waren lange nicht mehr hier. Willst du mich ärgern, kleiner Freund? Wohl war ich gestern hier und vorgestern. Von 18 Jahren nur 3 Tage. Wenn du ahntest, wie wenig das ist, du hättest nicht damit gescherzt. Es war nicht bös gemeint, Fräulein Fotis. Ich weiß. Wie solltet ihr auch böse sein, da mein Lucull euch schätzt? Ach, ich bin ja so froh, dass ich wieder hier bin. Die Freude ist ganz unsererseits. Der Herr Lucull wird strahlen, wenn er sie erblickt. Glauben Sie das wirklich? Das ist so klar wie Hagebuttenmarmelade. Ach, ihr Köche. Ob ein Koch wohl wissen kann, was Hunger ist? Bei uns zu Hause gibt es ein Sprichwort, dass Menschen und Liebe häufiger am Übermaße, denn am Hunger sterben. Wie muss ich mich da freuen, dass ich hungrig bin? Und ich bin ja so hungrig. Der Herr kann jeden Augenblick erscheinen. Auch er wird sehr nach Ihnen hungern. Wirst du ruhig sein, Flegel? Ich meine doch nur das Essen. Ich gehe noch in den Garten gelbe Rosen schneiden. Für den Tisch, Lucull. Da geht sie hin. Da geht sie hin. Mit ihrem Frühlingsschritt, um gelbe Rosen abzuschneiden. Und draußen hört man die Kohorten schreiten. Mit ihrem harten Schritt. Links 2, 3 und links 2, 3, um Perserköpfe abzuschneiden, um der Ehre und des Vaterlandes willen. Aber sie geht dahin, um gelbe Rosen abzuschneiden, um der Liebe und nur um der Liebe willen. Links 2, 3 und links 2, 3. Seht an die Ehre. Seht die Liebe an. Und dann entscheide zwischen diesen beiden. Da kommt Lucull. Die Teller hier, die Gläser hier und Wein. Die Tafel muss vollkommen sein für unseren Herrn Lucull. Und seine große Liebe. Psch, psch. Segen und Arbeit, liebe Freunde. Arbeit und Segen, Exzellenz. Arbeit und Segen, Exzellenz. Der erste Schritt zum Herd, um eure Kunst zu würdigen. Faliskus, Sie sind der beste Koch, den ich mir wünschen kann. Ich mag gar nicht daran denken, dass es einmal heißen könnte, Faliskus hat Lucull verlassen. Was gibt es heute? Austernsuppe, Exzellenz, dann Schnepfe mit Salbei und Kapernsoße, Artischocken und dazu Falerner. Und das Nachtisch? Gerollter Mandelkuchen mit Rosinen. Gut, gut. Ist Fräulein Fotis noch nicht hier? Sie ist im Garten, Blumen für den Tisch zu schneiden. Ich lasse die Dame herzlich bitten. Sehr wohl, Herr. Gestatten, Herr General, eine Frage. Mhm. Exzellenz sagten vorhin, und das traf mich tief, Faliskus hat Lucull verlassen. Ich sollte sie verlassen. Nie. Ich weiß, was Treue ist. Gut, gut. Für jeden aber kommt einmal der Zeitpunkt, da man seine Treue auf die Probe stellt. Wir wollen es gleich probieren. Ich muss nach Pontus an die Front. Ausgezeichnet, Exzellenz. Sie dürfen nicht vergessen, indische Gewürze mitzubringen. Einen echten Curry. Ja, wollen Sie vielleicht 10 Jahre darauf warten? Ich möchte, dass Sie mich begleiten. Um Gottes Willen reisen? Und übers Meer? Da steigt mein Magen schon bei dem Gedanken. Ich bitte gehorsamst, mich hier zu lassen. Treue, Faliskus, Treue? Ich glaube, Treue ist bei mir was anderes als bei Soldaten. Ich koche und in diesem Punkt erhalte ich die Treue. Wenn Sie gehen, schweigt mein Löffel, bis sich das Flaggschiff meines Generals vom Horizonte wieder nähert. Als Sulla, lieber Freund, als Sulla seinen Chefkoch bat, mit an die Front zu gehen, da war es doch anders. Simplicius ist selbst ein guter Soldat geworden und erhielt deshalb Chironea einen Orden und den Titel eines Soldaten Honoris Causa. Das muss ein schlechter Koch gewesen sein. Wahrscheinlich. Übrigens habe ich mir ein neues Rezept ausgedacht. Man müsste einmal Fischsülze, Pfeffer und Raute mit gebratener Schweinsleber zusammengeben. Und das Ganze will ich lieber mit Ihrem Nachfolger besprechen. Vermutlich Zöllius aus Tivoli. Ihr Götter Zöllius? Mich trifft der Schlag. Gestatten, Exzellenz. Mhm. Man sagt im Ausland, wir verstünden hierzulande nicht zu kochen. Unsere Kost sei simpel. Und das ist wahr, sie ist barbarisch. Kraut und Griebenwurst. An Generälen ist bei uns kein Mangel. Die Strategie der Kochkunst aber kennt fast keiner. Wenn ich mich darum nun entschließe, doch an die Front zu gehen, so geschieht es nur, um Asien Kochrezepte, nicht aber Ländereien zu entreißen. Herr General, ich reise mit. Die Namen Zylius aber will ich nie mehr hören. Recht, Sir Faliskus. Ach, Fotis. Gut, dass du da bist. Lucull, endlich. Komm, lass dich ansehen. Kind, wir kennen uns noch kaum 3 Tage. Ich glaube nicht, dass in so kurzer Zeit jemals ein General so restlos besiegt worden ist. Wir stehen ja auch erst am Anfang der Geschichte. Ich denke, dass mit zunehmender Zivilisation noch ganz andere Resultate erzielt werden könnten. Hören Sie, Faliskus, Sie müssen nun ans Packen denken. Wann reisen wir denn an? Pompeius bringt mir gleich den Marschbefehl. Ich denke, morgen Mittag. Ich bin verzweifelt. Verzweifeln Sie doch, packen Sie dabei die Koffer. Jawohl, Herr General. Segen und Arbeit. Und nun nimm Platz, Geliebte. Ich werde dir servieren. Oder glaubst du, dass ich das nicht kann? Aber nein. Ich weiß doch, was für ein tätiges Leben du lebst. Ein tätiges Leben, ja. Ein tätiges Leben. Was hast du? Nichts, Kind. Später. Jetzt will ich erst einmal tüchtig zugreifen. Ich erwarte nichts anderes von dir. Aber vorher wollen wir essen. Diese Austernsuppe ist wirklich ein Gedicht. Hierzulande weiß man gar nicht, dass man Essen großschreiben kann. Hier denken sie, ich bin ein Vielfraß, weil ich gern vom Essen spreche. Und Lucretius nennt mich einen Barbaren, weil ich lebe und leben lasse. Ich aber nenne die Barbaren, die Genuss und Lebenskunst nicht achten. Oh, mein Lucull. Die Leute sollen reden, was sie wollen. Ich werde trotzdem an der Küste von Neapel einen Berg durchstechen lassen. Einzig und allein, damit meine Fischteiche Seewasser bekommen. Oh, ich habe Pläne, Fotis, Pläne, um dich zur beneidetsten Frau Roms zu machen. Um das zu tun, brauchtest du dich gar nicht so sehr anzustrengen. Das geht einfacher. Ist es eigentlich leicht, Soldaten zu lenken? Ach, es erfordert eine gewisse Begabung und ein wenig Fleiß. Warum fragst du? Weil ich seit 3 Tagen keinen klaren Kopf mehr habe. Wenn ich General wäre, würde ich unaufhörlich Schlachten verlieren. Du hast eine Art, Geständnisse zu machen, die unbeschreiblich ist. Man müsste dir einen Tempel bauen. Nein, Fotis soll Fotis bleiben, nichts anderes. Nichts anderes. Und wenn du einmal in den Krieg ziehst? Wieso? Wie kommst du darauf? Woher, wer hat? 3 Tage Liebe ist ein bisschen wenig. Ja, weißt du denn schon? Dass du an die Front willst, natürlich weiß ich das. Siehst du, Herz, ich will's dir leicht machen. Ich habe noch nie Angst vor der Wahrheit gehabt. Das sagst du so gelassen. Soll ich schreien? Was bist du für ein merkwürdiges Mädel? Sag ja nicht tapferes Mädel. Ich bin nicht tapfer und ich will es nicht sein. Wenn es nicht lächerlich wäre, den Kopf auf den Schnepfenteller zu legen und loszuheulen, verlass dich drauf, ich tät's. Nun sei mal vernünftig, Kind. Ich weiß doch, du bist klug. Nein, nein, nein, ich bin überhaupt nicht klug. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass man uns einredet, wir seien klug, wenn wir etwas ganz Dummes einsehen sollen. Und an die Front zu gehen, das ist sehr dumm. Du kannst nicht von mir verlangen, dass mein Herz dabei leicht sei. Aber ich kann dein Herz mit Stolz füllen. Stolz, das sind so Worte. Ehre, Pflicht, Opfer. Oh, mein Lucull. Ich kann es mit Stolz füllen. Fotis als Gemahlin des Generals. Das ist die Sonne, die ihm Glanz gibt. Werde nicht poetisch. Ich soll deine Frau werden? Natürlich. Nun hör mir einmal gut zu, mein Herz. Ich bin dein, ohne Wenn und Aber und will keine Konventionen, wenn ich dich habe. Vor allem jedoch will ich nicht, dass du jetzt ablenkst und dich selbst belügst. Aber Fotis... Ja, habe ich denn nicht recht? Ich soll deine Frau werden. Gut. Ja, aber wann denn? Heute noch? Jetzt? Zwischen Artischocken und Nachtisch? Oder erst, wenn du wiederkehrst? Wollen wir vielleicht am Silbertage heiraten? Du weißt, wie lange Kriege heutzutage dauern. Hältst du mich für einen Lügner? Ich halte dich für gar nichts. Glaubst du, ich könnte objektiv und zuverlässig ein Charakterbild entwerfen, wenn jeder Blick Lucull heißt, jeder Atemzug Lucull heißt, jeder Schritt Lucull heißt und jedes Wachen und Schlafen noch Lucull heißt? Mach mir's doch nicht so schwer. Seit ich dich kenne, bin ich ganz verwandelt. Bisher ein Mann, der seinen Küchengarten pflegt und Kochrezepte aufschreibt, will ich nun der Welt beweisen, was du für einen Mann bekommst. Das Herz will schlagen und die Muskeln wollen Arbeit haben, Bäume ausreißen, dich in der Luft herumwirbeln, nach Pontus fahren. Na, wirbel mich in der Luft herum, reiß doch die Bäume aus. Das könntest du alles so schön hier haben. Ich weiß genau, was ich für einen Mann bekomme. Dich. Die Welt geht das doch gar nichts an. Hast du denn keinen Ehrgeiz, Kind? Nein. Du bist eine Frau. Der Mann jedoch muss sich bewerben. Und wenn er die Gelegenheit dazu verpasst, hat er auch keinen Anspruch mehr auf Liebe. Das ist eine Phrase. Und sie dient euch Männern in der Hauptsache dazu, euer Gewissen zu beschwichtigen, wenn ihr ein Mädchen sitzen lassen wollt. Aber es müsste dich doch eigentlich froh machen, wenn ich dir sage, alles, was ich tue, tue ich für dich. Vielleicht müsste es das. Aber ich will nicht so weit denken. Mich lenkt mir das Gefühl. Und das sagt mir, dass ihr Männer allesamt den Hang habt, uns Frauen durch eine liebenswürdige Niederträchtigkeit wehrlos zu machen, indem ihr uns hindert, gegen eure idiotischen Ansichten zu protestieren. Bitte, was sollen wir einwenden, wenn ihr mit Feuer in den Augen beteuert, es geschieht alles nur für dich? Ja, ihr werdet zu Helden, Heiligen und Säufern für uns. Ihr macht Geschäfte, Geschichte, Gedichte und Revolutionen für uns. Ihr begeht Verbrechen und tausend Gemeinheiten für uns. Und zum Schluss, da schlagt ihr euch für uns auch noch die Schädel ein, ihr Helden. Im Grunde schmeichelt ihr damit nur eurer eigenen Eitelkeit. Was sollen wir da tun? Lächeln? Fröhlich sein? Wohl dir dies kann. Ich aber liebe dich. Das ist das Beste, was du sagen kannst, und daran werde ich mich halten. Natürlich. Möglich, dass wir Männer niederträchtig sind. Ich habe nie darüber nachgedacht. Doch lass mich, wie ich bin, und gib nur zu, ihr habt uns ja ganz gerne so. Leider, du niederträchtiger Schuft. Vergiss die Artischocken nicht vor lauter Strenge. Sag mal. Nun? Ich weiß, dass du vor mir schon viele Frauen geliebt hast. Natürlich, Liebste. Ein Mann darf sich erst Mann nennen, wenn er sich bewährt hat. Ein Koch, der das erste Mal vor dem Ofen steht, ist kein Koch, sondern ein Küchenjunge. Soll das in der Liebe anders sein? Du hast Anspruch auf ein Genie. Ob ich es bin, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass ich seit meinem 17. Lebensjahr alles daran gesetzt habe, eines zu werden. Was muss ich hören? Wie alt bist du eigentlich? Oh, in der Nähe der 40er. Also hast du mir in jeder Beziehung 20 Jahre voraus. Aber sag, waren die anderen Frauen auch so wie ich? Oh, erzähle mir bitte etwas von ihnen. Glaubst du, ich brächte es übers Herz, deinen Charakter zu verderben? Nein, aber ich habe in der Schule gelernt, die Frau soll zum Mann emporsehen und von ihm lernen. Also will ich von dir lernen. Aber doch nicht jetzt, nicht hier. Lehrst du lieber im Spazierengehen, wie Aristoteles, vielleicht im Garten? Wir haben nicht mehr sehr viel Zeit. Ich will sie nicht mit theoretischen Betrachtungen verschwenden. Das habe ich auch nicht gemeint. Willst du noch etwas Artischocken? Wie kannst du jetzt von Artischocken sprechen? Komm, wir gehen in den Garten. Aber warte, wir haben ja noch unseren Mandelkuchen. Der läuft uns doch nicht weg. Komm. Er wird dann kalt sein nachher. Schade. Gleich viel. Komm. Warum ist hier niemand? Haus des Generals steht offen, aber niemand hier. Nicht einmal sein Bursche. Ich missbillige das. Halt, da kommt ja doch einer. Hey, Bursche, zu mir. Sofort hier antreten. Was wünscht der Herr? Der Herr? Pompeius wünscht ein General zu sprechen. Ich glaube, seine Exzellenz dürfte augenblicklich nicht zu sprechen sein. Muss er ein General in dienstlicher Angelegenheit sprechen? Ich fürchte, dass er augenblicklich in überhaupt keiner Angelegenheit zu sprechen ist. Befehle von größter militärischer Tragweite. Melden Sie das, Herr General. Ich wüsste nicht, wo ich ihn finden könnte. Das gibt es nicht. Von einem General muss man immer wissen, wo er sich befindet. Auch wenn er im Garten ist? Ein General ist nie im Garten. Ich befehle Ihnen, Herrn General zu suchen. Aber... Dienstlicher Befehl. Jawohl. Muss diesen jungen Burschen nun mal Mark in ihre weichen Knochen jagen. Habe den Eindruck, General Lokull lässt sehr die Zügel schleifen. Missbillige das. Zivilistische Allüren. Ganzes Haus da zivilistisch. Große Fenster, Teppiche, Porzellangeschirr. Völlig unsoldatisch. Missbillige das. Ablegung? Artischocken, Schnepfe, Kapernsoße? Völlig unsoldatisch. Missbillige das sehr. Ein guter Soldat lebt von Rindfleisch, Kommissbrot und Kunsthonig. Herr General aber essen Mandelkuchen. Ist im römischen Heer einfach unmöglich. Also, Lagebesprechung. Eigener Standpunkt, leeres Zimmer. Der Feind, halb rechts auf der Anrichte, wird durch einen Mandelkuchen dargestellt. Eigener Auftrag, taktische Aufklärung der Stärke und Beschaffenheit des Gegners sowie dessen restlose Vernichtung. Daraus folgt ein Schluss. Sofortiger Angriff auf den unsoldatischen Mandelkuchen. So wahr ich Küchenjunge bin, das ist vielleicht ein Offizier. Helm ab zum Verzehr von Mandelkuchen. Da stürzt er sich mit Todesverachtung in das Schlachten einzeln im Gelände verstreuter Rosinen und macht in pausenlos erneuten Angriffen und erbittertem Nahkampf die Rollkuchenstellung dem Tellerboden gleich. Das ist Soldatentum, mein Junge. Kannst du was lernen? Aufopfernder Einsatz im Dienste der restlosen Vernichtung unsoldatischer Lebensformen, ohne Rücksicht auf Verluste und die eigene Persönlichkeit. Die Rollkuchen natürlich Ehrensache, gar nicht mag. Seht an, Pompeius. Seht den Kuchen an und bedenket die Prinzipien. Links zwei, drei. Und links zwei, drei. Einfachheit und Disziplin. Selbstzucht und Soldatentum. Aber manchmal kommt man doch um Prinzipien herum. Wie Pompeius uns beweist. Stelle höchst friedensmäßige Beschaffenheit des Mandelkuchens fest. Hat ausgezeichnet geschmeckt. Missbillige ihn aber. Macht faul, träge. Und ergräbt den Wehrwillen. Werde Herrn General meine Missbilligung aussprechen. Brauchen angriffsfreudige Offiziere. Unermüdlicher Einsatz. Kämpferherzen. Im Augenblick könnte ich nicht mehr sagen, Liebste, ob dein Garten ein Stück Erde oder ein Stück Himmel ist. Ich finde, der Mensch soll sich, wann immer er kann, den Himmel auf Erden bereiten. Und niemand hat mir das je so eindringlich bestätigt wie du. Aber an die Front musst du trotzdem fahren? Nun, wo man handelt, ist einerlei. Nur handeln muss man. Ich könnte zum Beispiel eine große Bibliothek gründen, die allen Bürgern unentgeltlich offen steht. Ein Geschenk an Rom, an die Welt, an die Kultur. Und die Park müssen Türme stehen. 4, 6, 8 kleine Pavillons. Für den Sommer andere als für den Winter. Und alle für Fotis. Ach du. Speisehäuser will ich bauen. Für schlichte Tafelfreuden die einen. Und für hochfeine Diners die anderen. Und ich sage dir, meine Apollo-Seele, Merkur-Seele, Herkules-Seele, werden die Menschen noch nach Jahrhunderten nachahmen. Du bist ja wie umgewandelt. Nein, das glaubst du nur. Wenn ich keine Begeisterung spüre, dann fahnde ich nach ihr, weil ich sie brauche. Ich wollte sie im Kriege suchen. Jetzt aber hast du mir gezeigt, wo ich sie wirklich finde. Ja, willst du denn damit sagen, dass du hier bleibst? Nun, ob unser Mandelkuchen wohl noch warm ist? Das ist ja... Wer hat den Rollkuchen gegessen? Meldige Hochsamst, ich, Herr General. Sie? Segen und Arbeit. Dasselbe. Fotis, das ist Pompeius. Ein fähiger Offizier und starker Esser. Sehr erfreut, gnädige Frau. Stelle aber fest, es herrschen Missverständnisse. Bin von Hause aus sehr streng erzogen, alte Soldatenfamilie. Esse immer nur Reste. Essen ist unnötig, sagt Quintus Ennius. Glaubte, in der Schüssel seien Reste. Mein Mandelkuchen Reste? Pompeius, entschuldigen Sie, das zeugt von wenig Esserfahrung. Falsche Beurteilung der Lage soll nicht mehr vorkommen. Herr General, ich habe den Auftrag... Sie müssten Ihre Gattin mit dem Rezept eine Freude machen. Man nehme... Ich bin unverheiratet, gnädige Frau. Herr General... Aber Sie haben doch sicher weibliche Verwandte. Passen Sie auf. Man reibt ein Dutzend Nüsse... Falsch, Kind. Butter, Eigelb und Zucker muss man rühren. Wie kommst du denn auf Nüsse? Nüsse sind doch auch drin. Niemals. Aber wenn du sie haben willst, werden wir es versuchen. Verzeihen Sie, Pompeius, wir schweifen ab. Das macht aber nichts. Denn nichts auf der Welt könnte wichtiger sein als das Glück. Ich weiß nicht, ob Sie die Liebe schon einmal so kennengelernt haben wie ich. Gewiss nicht. Mein Leben ist ausgerichtet, Herr General. Oh... Man muss erst richtig etwas lieben, um richtig etwas sein zu können. Ich habe Angst, Lucul. Angst? Wer hätte die nicht? Aber warte nur unsere Vermählung ab. Ganz Rom soll Augen machen. Lang durch die Gärten sollen sich die Tafeln ziehen. Und 40 Springbrunnen sollen Rosenwasser sprühen. Goldbestickte Decken müssen alle Tische schmücken. Und überall wird stehen Fotis. Aus 100 Blumenbeeten leuchtet der Name hervor. Torten und Marzipane werden ihn tragen. Diesen süßesten aller Namen, deinen Namen. Und alle 400.000 Einwohner Roms sollen glücklich sein, weil du glücklich bist, meine Königin. Sogar Pompeius darf, wenn er will, sein Leben neu ausrichten. Herr General! Ich werde mir Fackeln ausdenken, die uns die Mücken vertreiben. Und sie werden bis tief in die Nacht brennen. Und Rom soll noch nach Jahren sagen, das war die Hochzeit von Lucull. Sein schönstes Fest und das stolzeste von Rom. Gestatten, gnädige Frau, meinen Glückwunsch. Wenn ich die Lage richtig beurteile, bleiben Herr General in Rom und verzichten auf Teilnahme an Unternehmen gegen Pontus. Ausgezeichneter Gedanke. Habe immer schon gesagt, Lucull gehört nicht in den Krieg. Was soll das heißen? Verdienste um Gastronomie und Landwirtschaft sind so überragend, dass es Diebstahl an Roms vitalstem Interesse wäre, Herrn General nach Pontus zu schicken. Oh, das ist hübsch, dass Sie das sagen. Sie haben diese Meinung höherenorts vertreten, Pompeius. Allerwärts und immerfort. Bewunderung für Herrn Generals Kochkunst begeistert mich mehr und mehr. Teufel, bin ich Koch oder General? Ich beherrsche die Kochkunst, ja, aber ich beherrsche auch die Kunst des Krieges. Das wollt ihr nur nicht wahrhaben. Euer Wille ist euer Gelächter über den Koch und Weichling Lucull. Ich weiß das jetzt. Lucull. Mein Herz, ich war bereit zu bleiben. Aber ich vergaß, an unsere Mitmenschen zu denken. Deinetwegen vor allem. Wenn ich bliebe, kämen die guten Freunde mit ironischen Scherzen, mit ätzenden Worten und hinter dem Rücken mit spitzen Nadeln die Frau des Kochs, die Küchenmeisterin. Und bald könntest du dich nicht mehr auf der Straße sehen lassen. Ist alles aus? Nichts ist aus. Alles bleibt wie ursprünglich geplant. Ich muss nach Pontus. Und wenn wir von hier fortzögen, ans Meer, an die Dünen, in ein Fischerhaus. Befiehlst du das? Ich danke dir. Und nun die Marschbefehle. Abreise heute um Mitternacht. Danke, Sie können gehen. Segen und Arbeit, Herr General. Segen und Arbeit. Du bist so Bitte nicht. So unbeschreiblich wundervoll. Und du? Ach, Lucull, du bist ein fürchterlicher, lieber, schrecklicher einziger Lucull. Ich verspreche dir... Versprich mir nichts. Ich möchte deine einzige große Liebe bleiben. Oh, das will ich dir nie vergessen. Nichts mehr jetzt. Leb wohl, Fotis. Komm wieder. Bleib hier, Lucull, bleib hier. Sagtest du noch etwas, Liebste? Mach, dass du fortkommst! Links, zwei, drei. Heutzutage liebt man unter den Kanonen und Marschbefehle schieben sich Papieren unerbittlich zwischen heiße Küsse. Links, zwei, drei. Und links, zwei, drei. Und draußen hört man sie marschieren. Und später fallen dann die ersten Schüsse. Links, zwei, drei. Und links, zwei, drei. Denn Rom ist Rom und Rom will keine Liebe. Links, zwei, drei. Sondern Rom will seinen Ruhm. Links, zwei, drei. Und Rom will die Kanonen. Links, zwei, drei. Und links, zwei, drei. Und links, links, links, zwei, drei. Links, zwei, drei durch halb Europa bis zum Kaukasus. Fast bis nach Indien. Und ich als Generalskoch immer hinterdrein und manchmal vorne weg. Ja, Kuchen, indische Gewürze sammeln. Lorbeerblätter höchstens sammelte Lucull. Doch kann man die nicht kochen. Er hat sie um die Stirn gewunden. Halb Asien hat er unterworfen und nie sich Zeit genommen, ordentlich zu essen. Eine Schande, dieser Feldzug. Im offenen Wagen sitzen schlankt der General den Fraß aus Dörrgemüse oder Rindfleisch runter. Aus einem Blechgeschirr. Der feinste Esser zwischen China und Pompeji. Eine Schande, sag ich, so ein Feldzug. Faliskus, bring mir für den gefangenen Großkönig Tigranes geeiste Milch. Er ist durstig. Jawohl, Herr General. Jetzt ist ja wieder besser. Wir spielen Besatzung in Pontus und das ist ein feines Leben. Die Küche zwar ist hier barbarisch, so wie der ganze König drin, mit dem sich unser Herr Lucull so freundlich unterhält. Ein ungehobelter Bursche und grausam obendrein. Doch Lucull verwöhnt ihn sehr mit Großmut. Herr General, geeiste Milch. Danke, mein guter Faliskus. Trinken Sie, Tigranes. Heute ist Sonntag. Und sonntags lieben wir in Rom die Mischgetränke. Sonntags mussten immer vier unterworfene Könige in Sklaventracht neben meiner Sänfte herlaufen. Wenn ich hier auf diesem Platze saß, dann standen sie dort drüben und falteten die Hände. Was versprachen sie sich davon? Eine Gebärde der Knechtschaft. Mich würde es nur nervös machen, wenn sie unausgesetzt mit gefalteten Händen in meiner Nähe herumstehen wollten. In dieser Richtung machen sie sich also gar keine Hoffnungen. Ich beabsichtige im Gegenteil, sie freizulassen. Ich würde das so wenig begreifen, wie ich ihren Sieg begreife. Als man mir vor der Schlacht ihre Truppen zeigte, habe ich laut gelacht. Es waren für eine Gesandtschaft zu viel, aber für eine Schlacht zu wenig Leute. Da haben wir es. Sie denken methodisch. Ich dagegen habe Fantasie und setze sie in Wirklichkeit um. Und Ihre Fantasie reizt Sie nun, Rache an mir zu nehmen. Aber Tigranes, Rache. Ich stamme doch nicht aus dieser Gegend. Da fällt mir übrigens ein, als Ihnen mein Bote meldete, dass wir am Anmarsch seien, haben Sie ihn einfach köpfen lassen. Das tut man nicht, mein Guter. Ich nannte mich den König der Könige. Glauben Sie wirklich, dass die Menschheit uns danach bewertet, wie wir uns nennen? Das ist ein Irrtum. Sehen Sie mich an. Meine Leidenschaft ist der gute Geschmack, die Kochkunst, die Kultur. Und mein höchster Triumph wäre es, wenn das Buch der Geschichte eingetragen würde. Damals lebte Lucull. Er war der feinste Geist, den Rom zu seiner Zeit besaß. Er lehrte seine Zeitgenossen, das Speisen als einen Quell der Weisheit zu sehen. Er lehrte sie leben. Und mit ihm begann die Erkenntnis, das Dämmern des kulturellen Fortschritts. Aber ich sage Ihnen schon jetzt, man wird mich als den Sieger von Tigranocerta, von Heraclea und Amisos feiern. Und wenn die Geschichte großmütig ist, wird sie mich den Schulkindern als den Eroberer von Pontus vorstellen. Man muss sich bescheiden, Tigran. Man muss sich bescheiden. Machen Sie also ganz bescheiden, dass Sie wegkommen. Ich löse Ihre Fesseln. Was tust du, fremder General? Du lässt das Untier frei? Seht an die Putzfrau. Seht des Königs Putzfrau an. Sie ist nicht schlecht, doch sie erinnert sich. Erinnert sich genau an ihres Königs Taten. Und kommt euch die Vergesslichkeit? Seht diese Putzfrau an. Sie ist nicht schlecht, doch sie erinnert sich. Erinnert sich genau an ihres Königs Taten. Dieses Scheusal, diesen Unmenschen willst du laufen lassen. 12 Jahre habe ich bei ihm gedient. Dann nur ein Wort und ich wurde eingegraben in die Erde, nackt bis an den Hals. Und in den Winternächten kübelweise Wasser. Wie man die minderwertigen Geschöpfe erledigt, ist nicht so wichtig. Bestie! Hauptsache, sie verschwinden. Das war deutlich und einfach gesprochen, Tigranes. Ihr habt strenge Sitten. Begreifst du nicht, fremder General? Ich will sein Blut. Aber so spricht man nicht als Frau. In welch ein Land bin ich gekommen? Die Mädchen sind beweglich in den Hüften, aber reißend wie die Wölfe. Die Männer üben das Köpfen der Zerstreuung und die Kinder finden nichts dabei, ihre Eltern zu verraten. Ein sehr sonderbares Land, das muss ich sagen. Wenn du den König sowieso nicht brauchst, dann stich ihm wenigstens die Augen aus. Ach, Kind. Wie hier die Kirschen an den Hängen des Gebirges blühen. Pflückst du mir ein paar Zweige? Ich begreife nicht wozu, doch hast du nun die Macht, ich tu's. Und nun befehle alle Wachen, der Großkönig kann frei passieren. Glauben Sie nur nicht, dass ich für Ihre Großmut danke. Ich habe es in meinem Leben noch nicht nötig gehabt, auch nur einmal Danke zu sagen. Armer Mann. Och, wie ich euch alle hasse. Das macht nichts. Wir unsererseits verachten euch nur. Leben Sie wohl. Hier sind die Zweige, fremder General. Ich danke dir. Ich brauche sie für Rom, für Tusculum, für eine Frau. Ihr seid uns schwer verständlich, Römer. Du aber scheinst ein guter Mensch zu sein. Das weiß ich nicht. Immerhin werde ich dafür sorgen, dass hierzulande niemand mehr in die Erde eingegraben wird, solange ich es zu bestimmen habe. Du wirst nicht lange bleiben, sage ich dir. Du bist nicht grausam. Und das musst du sein, wenn du dich halten willst. Sonst wirst du weggewaschen wie Scheuerwasser von den Fließen. Ich glaube, das verstehst du nicht. Die Welt ist nicht so schlecht, wie du sie siehst. Sie ist so schlecht. Wir haben das gelernt in diesem Land. Nun gut, verlern es wieder und gehab dich wohl. Mögen dich die Götter schützen, fremder General. Das tun sie schon, wenn ich nur tätig bin. Die Arbeit wartet und in Rom ist Fotis. Fotis. Mein Adjutant. Segen und Arbeit, Herr General. Segen und Arbeit, Marius. Dies als erstes. Was redet man nun über mich? Man sah Tigranes in die Wälder eilen und sagte, Ihre Großmut sei unbeschreiblich, General. Wobei ich für das Wort Großmut Dummheit setzen soll, nicht wahr? Ich weiß genau, was ich will. Selbstständiges Denken ist das Beste. Und das sollten auch meine Offiziere lernen. Oder soll ich gar den Herren erklären, was sie schon in der Schule lernten? Dass man nämlich einen Haufen in den Wäldern verstreuter Soldaten nicht vernichten kann, sondern dass man warten muss, bis man sie auf einem Platz beisammen hat. Und dass man einen Hund braucht, der sie brav und eifrig dort zusammentreibt. Und dass Tigranes dieser Hund sein soll. Ein genialer Plan, Herr General. Tigranes also rast nun in die Wälder, preist die Götter wegen meiner Narrheit und sammelt die Versprengten. Und dann gibt's eine Schlacht, ein Schlachten. Ja, noch einmal, doch ein letztes Mal. Dann aber soll ein Friedenswerk beginnen, das ohne Beispiel ist. Das Land soll blühen, wie diese Kirschen hier. Wann werden wir marschieren? Du wirst überhaupt nicht marschieren, Marius. Mit dem nächsten Schiff fährst du nach Rom. Ich nach Rom? Herr General, ich bin Soldat. Es gibt heutzutage genug Leute, die während des Friedens schon an den nächsten Krieg denken. Warum sollte ich mir im Kriege nicht schon Gedanken über den Frieden machen? Ich will kämpfen. Kämpfe mit dir und gehorche. Fahre nach Rom und sage, wenn ich komme, muss ein Triumphzug durch die Straßen ziehen, wie ihn die Welt noch niemals sah. Nicht Sichelwagen und gepanzerte Elefanten soll man durch die Straßen treiben. Nein, 100 goldene Betten mit den schönsten Römerinnen soll man zeigen. Tanz- und Blumenwagen, Maskerade und Musik. Und 1000 Maultiere, Kamele, Elefanten sollen Säcke mit Millionen Drachmen tragen. Die ganze Stadt will ich bewirten mit 100.000 Hektolitern Wein aus Asien. Das meldest du den Römern. Und mein Gruß an Rom ist dies. Kirschzweige? Kirschen für Rom? Ein Geschenk, so königlich wie nur eines. Rom soll sich nach ein paar Jahren in einem Blütenmeer baden und seine Mädchen sollen ihre Lippen an dem Rot der Kirschen messen. Ist das nichts? Doch etwas anderes. Zieh Erkundigungen ein. Pompeius hetzt aufs Schärfste gegen mich. Erforsche dies und dann zurück zu mir. Jawohl, Herr General. Gute Reise, mein Junge. Danke, Herr General. Marius. Herr General. Da fällt mir etwas ein. In meinem Sommerhaus in Tusculum wohnt Fotis. Du gehst zu ihr und sagst, ich bitte sie, zu mir zu kommen. Und ich weiß, sie kommt. Jawohl, Herr General. Melde mich ab nach Rom. Und links zwei, drei. Und links zwei, drei. Mit forschem, hartem Schritt. Von Pontus geht's nach Tusculum. Und links zwei, drei. Und links zwei, drei. Seht an die Treue. Seht, sie wird erprobt. Mit forschem, hartem Schritt. Und links zwei, drei. Und schöner Uniform. Und links zwei, drei. Und links zwei, drei. Und links, links, links zwei. Wollen Sie nicht Ihren Helm abnehmen, Herr Offizier? Besten Dank, gnädiges Fräulein. Und setzen Sie sich. Sie heißen Marius, nicht wahr? Marius Septimius Sanguis. Lucull hat's mir geschrieben. Sie wohnen schön hier. Ja, nicht wahr? Es ist ja auch das Haus Luculls. Hier wohne ich, weil er hier Abschied von mir nahm. Es gab Schnepfen und Pompeius aß uns den Mandelkuchen weg. Pompeius scheint überhaupt einen großen Appetit zu haben. Er pflegt sehr viel in sogenannten Wirtschaftskreisen zu verkehren und dort sehr schlecht über Lucull zu sprechen. Aber das kann mich nicht berühren. Lucull hat im linken kleinen Finger mehr Verstand als diese ganzen Leute zusammen. Davon bin ich überzeugt. Wie warm die Mittagsluft durchs Fenster strömt. Es riecht nach Straßenstaub. Nach Zirkus und Zypressen. Der Geruch von Rom. Wie schön, dass ich hier bin. Und schön, dass ich nach Pontus fahren darf. Aber nun erzählen Sie mir von Lucull. Wenn man von ihm erzählen soll, dann weiß man nicht, wo anfangen und wo aufhören. Fangen Sie irgendwo an. Lucull ist immer Lucull und ist es ganz. Tja, das war zum Beispiel ganz Lucull. Im Friedensvertrag hat er dem Feind fast die ganze Kriegsschuld erlassen, weil er sah, dass das besiegte Land unter dem unerhörten Druck der Steuerlasten nicht mehr auf die Beine kommen konnte. Das war sehr menschlich und war klug dazu. Aber hier in Rom begreift man's nicht und deshalb reden sie nun über ihn. Sie reden? Doch sie haben Angst. Wenn mein Lucullin Pontus einmal gähnt, dann zittern sie hier schon. Wie herrlich, so geliebt zu werden. Im Ernst. Ist er nicht unvergleichlich, nicht wundervoll, wenn er mit strahlendem Gesicht von seiner Welt von morgen spricht? Einmal erhob er sich bei Tisch, Wein in der Hand, und rief: Ganz Pontus muss ein großer Garten werden, Obst und Getreide. Und ich will Sorge tragen, dass die Blumenteppiche an allen Straßen bis in die Häuser und in jedes Zimmer laufen. Ich höre ihn, als ob er selber spräche. An jenem Tag war es auch, als er zum ersten Mal die Kirschen sah, die er so liebt. Darüber schrieb er mir. Wie sehen sie denn aus? Es sind saftige kleine Früchte, rot und voll, wenn sie gestatten, voll und rot wie ihre Lippen. Oh. Und wenn die Bäume blühen, glaubt man, die Landschaft habe sich ein dünnes, hauchdünnes weißes Schleierkleid angezogen. Sie sind ja ein Dichter. Das macht nur ihre Gegenwart. Wie schmecken eigentlich die Kirschen? Tja, eigentlich nach nichts. Und süß. Man kann Unmengen davon essen und mal gar nicht mehr aufhören. So ähnlich wie beim Küssen. Da fällt mir ein, Sie sind gewiss sehr hungrig. Wir wollen sehen, ob wir irgendetwas finden. Warten Sie. Schwärmen die Frauen drüben genauso für Lucul wie hier? Hier sind sie alle ganz vernarrt in ihm. Das sagen Sie so heiter. Kennen Sie keine Eifersucht? In der Liebe kommt es auf den Wert an, auf den Einsatz, auf die Zuversicht. Und das alles kann mir niemand nehmen. Aber hier, ich habe etwas Essbares gefunden. Es ist nicht viel, doch wird's genügen. Greifen Sie ruhig zu, nicht schüchtern sein. Nicht schüchtern sein bei Mars und Jupiter. Ich bin nicht schüchtern. Und wenn Sie mich so reizen... Marius, was tun Sie denn? Sie sollten Ihren Teller halten, nicht meine Hand. Noch mehr als Ihre Hand. Fotis, ich halte das nicht aus, nicht einen Augenblick mehr länger. Bis ich Sie sah, habe ich bei meiner Ehre nur an den Befehl gedacht. Dann kamen Sie so durch die Tür herein. Und seitdem kann ich nichts mehr denken als... Sie sind sehr jung, Marius. Ja, ich bin jung. Und Sie sind's auch. Ich spüre es am Pulsschlag Ihres Handgelenks, am Atem Ihrer Lippen. Warum dann sträuben Sie sich noch? So einfach lässt man sich nicht überrumpeln. Und Ihre Liebe zu Lucull? Hat die Sie denn nicht überrumpelt? Man kann sich so nur einmal überrumpeln lassen. Dann stellt sich ganz von selbst ein anderes Gefühl ein. Treue. Worte, Fotis, Worte. Ihre Augen aber sprechen anders. Und mein Herz, auf das ich hören muss. Ihr Temperament ist herrlich. Doch einer von uns beiden muss das stärkere Herz haben. Das stärkere Herz habe ich? Das stärkere Herz hat, wer es beherrscht. Wenn das die Stärke ist, dass Sie in einem Augenblick mich ganz zu Schanden werden ließen an Ihrem Anblick. Gut, ich will's zufrieden sein. Doch eines müssen Sie mir sagen. Lucull, ich liebe ihn wie einen Vater, aber sagen Sie mir jetzt, ich muss es hören. Wie lange kannten Sie Lucull? 3 Tage, mein Sohn. Und diese 3 Tage haben über ein ganzes Leben entschieden. Über 3 Leben. Nein, das ist wieder die Vernunft. Aber nicht wieder die Liebe. Doch wollen wir die kleine Plauderstunde jetzt beenden. Haben Sie einmal darüber nachgedacht, weshalb ich mich so lang mit Ihnen unterhalten habe, statt Ihnen gleich die Tür zu weisen? Nein. Weil Luculls Vertrauen Sie zu mir geschickt hat. Wer sein Vertrauen hat, kann nicht ganz schlecht sein. Ich bin es, glaube ich, auch nicht. Leben Sie wohl, Sie Feuerkopf. 3 Tage. Die Überfahrt nach Pontus dauert, wenn die Winde günstig sind, rund 70 Tage. 70 Tage werden wir zusammen sein. Und 70 Nächte. Da wird sich zeigen, wer das stärkere Herz hat. 70 Tage. Seht an, die Treue. Seht die Liebe an. 70 Tage ist das Meer ein Netz aus kreuzenden Wellen geknüpft, in deren Maschen die Sonne sich silberne Fische fängt. 70 Nächte umtanzt der Mond den Mastbaum, die Segel, das Schiff. Mondlicht und Westwind und er und sie, salzige Luft der See. Verwerft sie nicht. Ihr an den sicheren Küsten. Verwerft sie nicht, ihr an den seichten Ufern. Bedenkt den Mond. Bedenkt das Meer. Gedenket auch der Leidenschaft. Lobt das Meer. Lobt den Mond. Lobet auch die Leidenschaft. Und wenn ihr sie nicht loben könnt? So sei euch guter Schlaf vergönnt. Geht nicht aufs Meer. Scheut auch den Mond. Und hütet euch vor Leidenschaft. Das ist ein Süppchen. Wirklich alle Achtung vor mir selbst. Ein Gedicht von einer Suppe. Ich sage, wohlbekommes, Herr Lucull. Danke, Faliskus, danke. Wenn ich Sie nicht hätte, ausgezeichnet. Faliskus, wir müssen uns allmählich überlegen, was wir bei Fotis Ankunft kochen wollen. Sie muss bald hier sein. Wie geht's im Lager? Ich finde, Herr, den Leuten fehlt der alte Schwung. Die Stimmung ist so gut nicht mehr, wie sie am Anfang dieses Feldzugs war. Faliskus, alter Narr! Wir haben hier oben noch etwas zu tun. Die letzte Schlacht wird im Stil des großen Alexanders geschlagen. Ihr zur Ehre, ihr als Morgengabe, um ihrer wert zu sein und unter ihren Augen. Das heißt in mein bescheidenes Küchenlatein übertragen, Lucull hat viele Schauspiele gegeben, doch der Zirkus ist ihm zu gering geworden. Jetzt muss das Kriegstheater her. Ein Drama wird im Stegreif inszeniert und alles das, um eine Frau zu ehren. Und das nenne ich riesenhaft gedacht. Du bist sehr bitter. Doch bedenke, wir stehen alle hier für Rom. Zum Teil schon 17 Jahre. 17 Jahre, Herr, stehen sich hier manche Leute ihre Füße in den Bauch. Und viele wollen heim. Du auch, Faliskus? Ich will nur warnen, Herr. Man hat gehört, dass manche Truppen meutern. Verständlich, Herr. Und manche haben ihre Generäle umgebracht. Verständlich, wenn auch nicht verzeihlich, Herr. Und um den Herrn Lucull wäre es ganz besonders schade. Du siehst so schwarz, Faliskus. Ich bin auch nur ein Koch und sehe nicht über meine Töpfe weg. Herr General, vom Hafen ist ein Melder eingetroffen. Römische Boten kommen. Fotis, das ist Fotis. Schon jetzt? Und hier ist gar nichts vorbereitet. Faliskus, los! Jetzt alle Künste spielen lassen. Kochen, zaubern, Hexen, Hexen, los! Und Sie, was stehen Sie noch hier? Herr General, der Melder nannte nicht den Namen Fotis. Sondern? Pompeius kommt. Pompeius? Danke. Sie können gehen. Soll ich ein Essen richten? Wein besorgen? Eine Tafel denn? Wasser und Brot, sonst nichts. Wasser und Brot? Quellwasser und Landbrot. Jawohl, Herr General. Die Herren Offiziere nun sofort zu mir. Pompeius Magnus. Segen und Arbeit. Segen und Arbeit, Pompeius. Pompeius Magnus. Großer Pompeius. Ich freue mich. Man wird sehr rasch jetzt groß in Rom. Rom lohnt nach Verdienst. Sie kommen als Überbringer von Orden, Ehrenzeichen, Dankesgaben? Nein, ich komme als Vollzieher des Volkswillens. Oh, das klingt nicht gut. Liegt nicht an mir. Ahnte schon in Tusculum bei unserem letzten Treffen den Ausgang dieses Unternehmens. Nun ist's soweit. Tja, in Tusculum. Ich weiß noch gut. Sie sagten damals, ich gehöre nicht an diese Front. Inzwischen wurde hier Amisos genommen, Pontus erobert, Mithridates geschlagen und Tigranes vernichtet. Ich weiß nicht, ob die Regierung das bemerkt hat. Siege sind viel, aber nicht alles. Man denkt in Rom... An seinen Geldbeutel, wie? Ich habe die Tage des Todes in diesem Land hinausgeschoben und wollte ihm das Glück und Rom den Triumph bringen. Und ich werde es... Nein. Kommando und damit Verantwortung für Abstellung des Wohllebens übernehme ich. Was? Grüße und Glückwünsche des Parlaments dem General Lucull, Bewunderung der Menschen. Höchste Soldatentugend aber ist nicht Nächstenliebe und Verständnis für den Feind, sondern Pflichterfüllung für das Vaterland. Habe ich richtig gesprochen? Jawohl, jawohl. Wie gut sich grenzenlose Geldgier in schöne Worte kleiden lässt. Parlament erinnert daran, dass Lucults Vorgänger den besiegten Zahlung von 9 Milliarden Kriegsschulden diktiert hat. Lucull strich diese Schulden und entzog damit den königlichen Kaufleuten Roms die übliche Möglichkeit, Gewinne zu erzielen. Habe ich richtig gesprochen? Jawohl, jawohl. Parlament bezeichnet Lucults Handlung als human und rühmlich. Kürze des Lebens aber gebietet Ausnutzung aller Talente am rechten Platz. Kämpfe zerstreuen Lucults Geist, Pflege der Kochkunst führt zur Unsterblichkeit. Habe ich richtig gesprochen? Jawohl, jawohl. Kommt noch mehr, der eigentliche Auftrag? Wirtschaftskreise wollen Geld, Parlament will Nutzen, Rom will Ruhm. Also, Wille des Parlaments. Lucull übergibt Oberbefehl an Pompeius und kehrt nach Rom zurück. Habe ich richtig gesprochen? Jawohl, jawohl, jawohl. Die Wirtschaftskreise wollen Geld, das Parlament will Nutzen, Rom will Ruhm. Ich aber wollte mehr, die Größe Roms. O Rom, wo ist die Grenze deiner Habsucht? Und zu welchen Taten treibt dich deine Eitelkeit? Ich war es satt, für die Satten den Büttel zu machen und die Armen auszuplündern, damit die Reichen Roms noch reicher würden. Die Felder und Gärten dieses Landes sollten Früchte tragen, und sie werden es. Ich bleibe hier. Doch ohne Heer. Das Heer ist mein Heer, und meine Gedanken sind die Gedanken meiner Soldaten, und mein Leben ist ihr Leben. Bezweifle das. Rom hat Geheimberichte über Stimmung ihrer Truppe. Ich muss es sagen, ich bin zornig. Rom kennt also meine Soldaten besser als ich? Ich befehle, 3 beliebige Soldaten aus verschiedenen Kohorten, sofort zu mir. Dann wollen wir sie fragen. O großer Herr Lucull, fragt nicht so viel. Fragt uns Soldaten nichts. Links, 2, 3. Wir wissen gar nicht viel und wollen gar nicht so viel wissen. Wir wissen nur noch links, 2, 3 und links, 2, 3. Und eure Suppe ist nicht unsere Suppe. Und eure Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Und euer Leben ist nicht unser Leben. Links, 2, 3 und links, 2, 3 und links, links, links, 2, 3. Wie heißt ihr, meine Freunde? Valerius. Circeius. Portius. Ich kenne eure Gesichter und eure Taten. Pompeius, ein Gesandter Roms, wird zu euch sprechen. Und wenn er fragt, sollt ihr frei und offen eure Meinung sagen. Pompeius, bitte. Männer, Rom weiß, welch glorreiche Siege ihr bisher an eure Fahnen geheftet, welch herrliche Taten ihr getan und wie viel Kraft ihr dem Staate geschenkt habt. Viele von euch sind über 40, verheiratet, Familienväter oder wollen sesshaft werden nach so langem Einsatz an der Front. Ich, Pompeius, habe einen Plan ausgearbeitet, nachdem die Veteranen dieses Feldzugs Land bekommen, Siedlungen und Stellen im Verwaltungsdienst. Die Familienväter werden schnellstens abgelöst und allen zahle ich, Pompeius, aus meiner eigenen Tasche. Außer ihrem Sold noch eine Altersrente. Und Lucull wird ans Kreuz geschlagen. Bis zum Ende der Tage häuft sich Undank auf Undank. Und dem Tätigen entwinden sie die Fruchtschale, noch ehe sie gänzlich gefüllt ist. Nicht dieser hier, Pompeius, sondern ich, Lucull, entwarf den Plan für euch. Doch sehe ich in euren Augen die Begehrlichkeit. Lockt dich der Köder, Valerius? So sprich. Kamele mit Beute sind nach Rom gezogen und Schiffe mit Schätzen. Der General sah die Ernte, wir Soldaten nicht einmal den Sold. Die Beute war Roms Tribut. Ist die Armee ein Haufen wilder Hunde, die nur dem entgegenwedeln, der ihnen Fleisch und Worten zuwirft? Sprich du, Circeius, sprich. Wir haben kaum für einen hohlen Zahn Verpflegung. Wenn wir noch nicht gemeutert haben, so war es nur, weil wir sie achten. Wir kennen sie, den General, doch sie nicht uns, ihre Soldaten. Ihr habt in einem Augenblick ein Haus gestürzt, in dem ich mich seit Jahren sicher fühlte. Sprich du noch, Portius, sprich. Sag, dass ich Unrecht tat. Es ist alles zerrissen. Waffenrock und Schuhe. Neues gibt es nicht. Ich bin nicht mehr der Jüngste und sehne mich nach einem Garten am Stadtrand Roms. Es ist nicht meine Sache, Urteile zu sprechen über Generäle. Ich bin nur müde. Danke. Das genügt. Wegtreten. Ein Garten am Stadtrand Roms. Wie nahe manchmal die Gedanken der großen und kleinen Leute beieinander stehen. Gut, ich gehe. Weiß, dass es hart ist. Fast zu hart für einen Mann wie Lucull. Ich bin nicht ein Mann wie Lucull. Ich bin Lucull. Nichts ist zu hart für mich. Das Ende eines Generals ist nicht das Ende seines Lebens. Ich bin gescheitert, doch war das gut. Ich sehe endlich klar. Und? Jeder Krieg muss bezahlt werden. Ich bezahle ihn mit meinen Soldaten. Dieses Land bezahlt ihn jetzt mit seinem Tod. Rom mit dem Verlust eines dauerhaften Nutzens. Und Sie, großer Pompeius, mit... Aber vergessen Sie nicht, dass ich als Sieger heimkehre. Als Sieger von Herakleia und Amisos, der voller Pläne und Absichten ist. So alt kann niemand werden, um all das zu schaffen, was mir vorschwebt. Was haben Sie vor? Seien Sie unbesorgt. Ihnen wünsche ich nur, Sie mögen diesem Lande Segen und Arbeit bringen. Segen und Arbeit. Und nun ans Geschäft. Ich befehle erstens, dass sofort der rückständige Soldat. Seht an Pompeius. Seht Pompeius an. Lucull war weich. Pompeius ist dagegen hart. Lucull war klug. Pompeius ist dagegen dumm. Lucull war voller Fantasie. Pompeius ist dagegen stur. Links zwei, drei und links zwei, drei. In Asien geht es jetzt rund. Denn Pompeius kommandiert. Links zwei, drei und links zwei, drei. Wir jedoch, Lucull und Koch und Küchenjunge, wir fahren heim nach Rom, nach Tusculum und widmen uns der Kirschenzucht. Siehst du, Fotis, wie nur die ersten Kirschen blühen auf den sieben Hügeln Roms? Ich kann mich einfach nicht daran satt sehen. Es macht mich eitel, dass ich die Landschaft verändert habe. Verschönert hast du sie. Wir wollen es hoffen. Wie ich auch hoffe, dass ich dein Leben verschönern konnte. Bist du eigentlich glücklich, Fotis? Ja. Und ich weiß, dass ich es dir verdanke. Das freut mich. Gewiss, ich habe viel verloren. Aber die Heiterkeit ist mir geblieben. Zweierlei haben mir die Götter geschenkt. Die durch nichts umzubringende Lust, mehr zu wollen, als ich kann, und das bisschen Verstand, das man braucht, um die vergangenen Fehler wieder einzusehen. Lucull ohne Fehler, da würde das Beste fehlen. Wenn ich's recht bedenke, wäre ein fehlerloser Lucull vermutlich Roms größter Feldherr geworden. Was ist von meinem Zug nach Pontus geblieben? Die Erkenntnis, dass es neben dem Kriegsruhm noch einige andere erstrebenswerte Ziele gibt. Aber das habe ich eigentlich schon vorher gewusst. Da hinten im Garten kommt Marius. Ich habe ihn rufen lassen. Er ist ein feiner Kerl. Aber in letzter Zeit gefällt er mir nicht recht. Er macht sein Gesicht. Und du kennst doch seine ungestüme Art. Er wird noch immer nicht damit fertig, dass sein vergötterter Lucull ins Zivilleben gegangen ist. Er spricht von euren früheren Taten und leidet unter der Einförmigkeit des Friedens. Wenn ich fortfahren würde, Taten zu tun, ohne zu wissen, weshalb, müsste ich sein heißes Blut haben. Der Frieden ist zwar nicht sehr aufregend, aber man weiß, wofür man arbeitet. Früher, da ich auch den Krieg für eine nützliche Arbeit hielt, gingen die Leute für mich durchs Feuer. Heute, da ich anders denke, glauben Sie, ich widerspreche mir selbst. Sie wollten mit mir reden, Lucull? Ja, mein Junge. Schön, dass du da bist. Sind die Abrechnungen eingegangen? Hier sind sie. In Sizilien scheinen vor allem die schwarzen Herzkirschen zu gedeihen und im Apennin die Sauerkirschen. Überall herrscht Begeisterung und Freude. Das wollte ich. Was gibt es sonst? Die Versuche mit den Wildlingen sind geglückt. Alles in allem, das Geschäft blüht wie die Kirschen und die Kirschen wie das Geschäft. Was sagst du aber mit deinem Gesicht, als hättest du Essig getrunken? Was ist mit dir? Lucull, wenn ich Sie fragen höre, was gibt es sonst, dann ist mir, als müsste ich melden, die Kompanien sind zum Angriff übergegangen. Der Hauptmann Ansonius hat den Tigranes niedergeschlagen, der Feind flutet aufgelöst zurück. Stattdessen muss ich mich mit der Vertretung und Ausfuhr von Kirschbäumen beschäftigen. Eine nützliche Arbeit. Wir haben Ruhe im Land und jeder soll sehen, dass er etwas Vernünftiges leistet. Können Sie wirklich so rasch vergessen, dass wir Soldaten sind? Nein, Marius. Aber empfindest du gar nichts dabei, dass wir es sind, die Europa in ein Blütenmeer tauchen? Nein. Ist das denn nichts, dass wir die Welt schöner und die Menschen glücklicher machen? Nicht viel. Und dass die Kirschen bereits einige große Dichter zu Gedichten angeregt haben? Ich bin kein Gärtner, kein Kaufmann und kein Dichter. Und das ist schade, siehst du. Ich bin Soldat. Damals, als ich nach Pontus zurückkam, habe ich mehrere Leute niedergeschlagen, weil sie sagten, Lucull hat uns bei Nacht und Nebel verlassen. Dann schloss ich hohe Wetten ab. Lucull stürmt noch das Parlament. Er ersticht Pompeius, löst die Regierung auf. Und sie begannen einen Kirschenhandel. Was kommt davon? Wie oft habe ich euch gepredigt, ihr sollt nicht wetten? Sie spotten und in mir zerbrach etwas. Ach, möchtest du hören, was in mir alles zerbrochen ist? Nein, nicht wahr? Ich auch nicht. Hör zu. Die Seereise nach Pontus dauert 70 Tage. 70 Tage, du erinnerst dich? Und in 70 Tagen kann viel geschehen, wie? Ich schmiedete Pläne. Rachepläne, Marius. Und als sie dann fertig waren, überschlug ich noch einmal alle Ereignisse, einschließlich des Pompeius und der 70 Tage. Ich bin an den Spiegel gegangen, habe meine grauen Haare gezählt und mich gefragt, wird man alt, Lucull? Wird man alt? So darfst du nicht reden, Lucull. Ich bin gar nicht so wichtig. Doch Pompeius, seht Pompeius an. Ich mag ihn nicht, gewiss. Wie aber, wenn er in seiner ganzen harten Dummheit doch die Hand des Schicksals wäre. Wie wenn in ihm die Zeit sich überschlüge und er die Grenze wäre, über die hinaus es nicht mehr gehen kann. Seht, damals, als ich Rang und Namen und Macht und Liebe und alles verloren hatte, sah ich ein Bild, ein Zukunftsbild vielleicht. Nicht mehr Armeen, reglos ausgerichtet, nicht schimmernde Helme, leuchtende Panzer, blitzende Adler, sondern Männer, einzeln vor den Häusern, in den Gärten, Väter, Söhne, Brüder, Kirschenpflanzen, ja, oder wenn ihr wollt, Kohlpflanzen. Nur einzeln, hört ihr? Einzeln. Und aus den Gärten kommt, zu den Schwertern greifend, nur wenn Not, wenn höchste Not sie rief. Sonst aber, wie ich sagte, ihre Kirschenpflanzen. So spricht nicht mehr Lucull der Feldherr, sondern nur Lucull der Kirschenpflanzer. Du bist Anfällen von Unverschämtheit unterworfen. Das war früher anders. Denk ein wenig nach, bevor du sprichst. Nicht ich, Sie sind anders als früher. Ich finde es schändlich... Dass du den Verstand verloren hast, meinen Gedanken zu folgen. Wenn ich Ihr graues Haar nicht achten müsste, wüsste ich die rechte Antwort. Ach, das wäre neu. Bisher waren deine Antworten nur dann gut, wenn ich sie in den Mund gelegt habe. Was soll das heißen? Dass du ein Esel bist. Ein sympathischer Esel. Aber ein Esel. Ein Esel? Gut, das klärt die Lage. Ich brauche nun keine Rücksicht mehr zu nehmen und kann reinen Tisch machen. Mir ist heute klar geworden, dass ich jahrzehntelang etwas geglaubt habe, das es gar nicht gibt. An Lucults Größe. Ja, also das ist nicht meine Schuld. Überhaupt Größe. Was ist passiert, Faliscus? Quintus Tullius, Spinter hat sich zum Abendessen angesagt. Er will gedämpftes Ferkel haben. Wo soll ich jetzt so schnell ein ganzes Ferkel herbekommen? Wir haben Kälber, Hasen, Rebhühner im Keller, nur keine Ferkel. Dann kaufe eins beim Metzger. Beim Metzger? Dass ich nicht selbst darauf gekommen bin. Ich fürchte, Herr, ich werde alt. Entschuldigung, vielen Dank auch. Ferkelfleisch beim Metzger. So weit ist General Lucull herabgekommen. Du willst mich an einen Punkt zurückführen, den ich längst verlassen habe. Ich soll über Bord werfen, was ich mir langsam und mühevoll erworben habe. Ich achte deine Jugend, aber du solltest manchmal auch an meine Jahre denken. Die alte Leier. Das Alter ist vollkommen und die Jugend soll bedingungslos verschlucken, was das Alter predigt. Schämst du dich nicht? Wieso? Muss ich dich wirklich erinnern? Woran? Als wir nach Pontus fuhren. Oh Gott, lass. 70 Tage und Nächte übers Meer, du und ich. Lucull war fort. Sein Bild verblasste nie, es nahm nur andere Züge an. Und aus der Liebe wuchs mit jedem Tage die Verehrung. Und dann standen wir vor dir, Lucull. Wie zwei Kinder, die Kirschen gestohlen hatten. Und dabei hatte die sie damals noch gar nicht gestohlen. Aber später. Tja, später. Und Marius, was tat Lucull, der ohnehin schon viel verloren hatte? Brach er zusammen, tobte er, stieß er dich nieder und verfluchte mich? Er überwand sich. Hast du nie bedacht, dass es außer dem Ungestümer noch die Reife gibt, um ein Problem zu lösen? Lucull war ganz Lucull, als er uns aus dem Reichtum seines doppelt und dreifach verratenen Herzens die Liebe eines Vaters schenkt. Wenn du jetzt weinst. Sieh, Marius, das Alter hat das Recht, nein, die lästige Pflicht, sich mehr nach der Vernunft zu richten. Ihr wäret kaum ein Paar geworden, ihr beide, wenn ich deinen Vorstellungen von Charakter und Festigkeit entsprochen hätte. Sag ehrlich, Marius, hättest du dich so sehr überwinden können? Nein. Ich danke dir, dass du dieses Nein nicht mit einem Fanfarenklang gesprochen hast. Marius, ist sie nicht herrlich? Versprich mir, du musst deiner Frau ein Denkmal setzen. Ist schon geschehen. Wie? Ach so, ja. Wie soll denn der Kleine heißen? Das, ich meine, soll Lucull bestimmen. Fotis soll sie heißen, denn es wird ein Mädchen sein. Rom hat genug an Leuten wie Lucull und Marius. Was ihm nun fehlt, ist Fotis und noch einmal Fotis. Und nun verzeiht, lasst mich allein. Ich muss mich meiner Küche widmen. Links zwei, drei und links zwei, drei, so geht's dem Grabe zu, mit Faliscus, der ein Koch und ein Künstler war dazu. Doch nun geht es links zwei, drei, nur dem Grabe zu. Was Was singst du denn für Trauerlieder? Jetzt im Frühling, da die Kirschen blühen. Aus, sag ich. Völlig aus. Abgemeldet, fertig und verbraucht. Mit einem Wort, ich bin zu alt. Langsam, langsam. Das Ferkel, angebrannt, versalzen und verpfeffert von Faliskus. Faliskus war ein Koch und ist als Wasserkopf gestorben. So könnt ihr bald auf meinen Grabstein schreiben. Nur nicht verzweifeln. An sich verzweifeln dürfen nur die Großen dieser Erde. Sie aber sah ich nie an sich verzweifeln. Eben. Ich gehöre auch nicht zu den Großen. Einmal, ja, da glaubte ich, ich sei der größte Koch, der größte Feldherr, der größte Erfinder und der am meisten geliebte Mann von Rom. Am Ende ist von all diesen Träumen nur etwas übrig geblieben. Die Kirschen. Wir müssen zufrieden sein, Faliskus, mit allem, was uns das Leben verschönt hat. Zufrieden mit den Menschen, die uns begegnet sind. Zufrieden mit den Taten, die hinter uns liegen. Das Muschelfleisch am Tage von Amisus. Ja, das war noch eine Tat. Ganz Pontus hatte meinen Namen laut gerühmt. Und jene Nusscremetorte, die ich am Hofe des Tigranes-seligen Angedenkens baute, wie hingerissen waren da die Menschen. Sie jubelten mir zu, Faliskus hoch, hoch, hoch und noch höher. Das waren Zeiten. Siehst du? Dein Auge leuchtet ja schon wieder. Wir sind beide miteinander alt geworden und jeder von uns hat Undank geerntet. Doch was macht das aus? Gar nichts. Die Menschen um mich her sind heute glücklich. Ist das nicht schön? Und wenn es eines Tages soweit ist, dann soll man sagen, und soll es heiter sagen, das war Lucull. Trotz seiner Fehler hat er nicht umsonst gelebt, da er die Kirsche nach Rom brachte. Und das war eine Tat. Und das war eine Tat. Für Zeit und Ewigkeit. Und die Unsterblichkeit. Seht an die Zeit. Links zwei, drei. Und links zwei, drei. Seht die Kanonen an. Und seht die Generäle an. Bedenkt die Zeit. Bedenke die Kanonen. Gedenke der Unsterblichkeit. Seht an die Zeit. Seht an, Lucull, und sehet auch die Kirschen an. Ich aber, ein Koch und ein kleiner Mann, sage euch, dieser Mann Lucull war kein schlechter Mann. Er war vielleicht sogar ein großer Mann, der Kirschen wegen. Das war die Komödie »Kirschen für Rom« nach Hans Hömberg, wie sie Heinz Huber für den Rundfunk bearbeitet hat. Den Lucull sprach Gustav Gründgens. Fotis, seine einzige große Liebe, Agnes Fink. Den Feuerkopf Marius, Hans Quest. Den Nichts als Soldaten Pompeius, Kurt Haas. Den barbarischen König Tigranes, Michael Konstantinow. Und die Magd mit dem guten Gedächtnis, Ursula Ludwig. Hans Mahnke als Koch und Willi Reichmann als Küchenjunge kommentierten dieses boshaft charmante Spiel, in dem sie ferner noch die Stimmen von Kurt Condé, Hans Frommann, Fried Göbel, Fritz Rügammer, Rolf Schimpf, Hans Treichler und Wolfgang Wendt hörten. Ton und Schnitt besorgten Herbert Karrer und Charlotte Stender. Rolf Unkel schrieb die Musik. Und Claire Schimmel führte die Regie des ganzen Spiels.